Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Rudolstadt, den 15. April 1790. Dein Brief ist uns von Jena nachgeschickt worden und kam erst seit vorgestern in unsere Hände. Es freut mich sehr, dass dir der Brief meiner Frau Vergnügen gemacht hat und dass du einstweilen, bis du sie näher kennenlernst, dich mit Interesse an sie erinnern wirst. Jeden Tag freue ich mich meines Lebens mehr, und das Band zwischen uns wird mannigfaltiger und fester geflochten. Wir leben jetzt hier gar angenehme Tage, ich in der schönen Reminiszenz der vorigen Zeiten, wenn ich die Plätze besuche, wo ich meine ehemaligen, in mich selbst verschlossenen Empfindungen wiederfinde und meine Frau im Umgang mit einigen alten Bekannten, die ihr lieb geblieben sind. Meine Schwiegermutter freut sich unsers Glücks und teilt es mit uns. Meine übrigen Verwandten von hier ersetzen mir das Leere ihres Umgangs durch eine herzliche Gemütlichkeit und durch treffliche Torten und Pasteten. Meine Schwiegermutter ist freilich mit den Prinzessinnen sehr beladen, aber es sind leidliche Wesen und stören uns nicht, wenn sie uns auch manchmal ennuyieren. Wir suchen schon lange eine honorable Partie für die eine oder die andere zu finden, damit meine Schwiegermutter abgehen kann, denn sonst muss sie noch 5 Jahre in diesem Dienst aushalten. Beide sind gute Geschöpfe und werden gewiss einen Mann glücklich machen, einen Prinzen gewiss. Die jüngste, 16 Jahre alt, ist sehr schön, gewiss eins der schönsten Mädchen, die ich gesehen habe, und vielleicht würde sie der Kronprinz von Dänemark wählen, der sich erklärt haben soll, dass er sich eine Frau nach Geschmack aussuchen wolle. Schade nur, dass man sie ihm nicht zeigen kann. Indessen wird man auch mit einem geringeren Freier recht gern Vorlieb nehmen, selbst wenn er ein wohlhabender Reichsgraf ist. Nur Protestant müsste er sein. Ich habe auf den Fürsten von Lippe Detmold gedacht. Weißt du mir nichts von diesem zu sagen? Wo ist er? Ob er etwa schon versprochen ist und dergleichen? Am Hofe war ich selbst noch nicht. Ich werde aber wohl noch hin müssen, denn bisher habe ich mich mit der Hoftrauer entschuldigt, auf die ich mich nicht versehen hätte. Der Koadjutor hat uns das Gemälde geschickt und gar schön an meine Frau geschrieben. Es ist sehr schön ausgeführt, obgleich der Gedanke an sich wenig Gehalt hat, wie es bei einem Gelegenheitsstück auch nicht wohl möglich ist. Du hast meiner Frau die Komposition der Freude und mir deucht auch die Komposition aus den Räubern einmal versprochen. Sie lässt dich bitten, dich an dieses Versprechen zu erinnern. Die Beantwortung deiner Anfrage wegen des Mitarbeiters an den Memoir habe ich ganz unvorsätzlich vergessen. Sehr gerne will ich ihm Arbeit geben, aber der Joinville ist schon vergeben. Einstweilen will ich auf einen andern Schriftsteller denken. Kannst du ihn dahin bringen, die Arbeit um 4 Taler zu übernehmen, so wäre mir dieses freilich sehr lieb. Über einen Louisdor kann ich ihm auf keinen Fall geben, und dabei habe ich gar blutwenig Gewinn. In 6 oder 8 Wochen wirst du einen Besuch in Dresden von meinem Schwager, dem Hofrat Beulwitz, erhalten, der um diese Zeit mit den Prinzen dort eintreffen wird. Ich habe ihm schon einen Brief an dich geschickt. Hubern kann ich mir kaum in einer neuen Autorität denken. Es freut mich aber gar sehr, dass er über Mangel an Beschäftigung klagt und dass ihm sein Beruf anfängt, lieb zu werden. Du und er sind jetzt beide an der Quelle wichtiger politischer Emanation. Ich habe neulich mit Ungeduld in der Zeitung nachgesucht, ob ich nicht etwa auch deinen Namen unter den Räten fände, die bei dem Vikariatsgericht angestellt sind. Reinhard ist darunter, wie ich fand. Schreib mir doch, wenn du etwas Wichtiges früher als ich erfährst. Die politische Welt interessiert mich jetzt. Ich zittere vor dem Kriege, denn wir werden ihn an allen Enden Deutschlands fühlen. Viel gute Wünsche zu deinem Plan wegen des Appellationsgerichts. Weiß ich dich nur erst gut platziert, so ist mir nicht bange für das Übrige. Innere Untätigkeit wirst du nie lange ertragen, und der Geist der Wirksamkeit, den eine bedeutendere Lage in dir anstrebt, wird sich auf alle deine, auch Lieblingsgeschäfte erstrecken. Noch etwas. Seitdem ich eine Frau habe, kupple ich gern. Da Kunze jetzt Witwer ist, so sollte das Attachement, das er sonst immer an Dorschen hatte, wieder aufwachen, und er sollte sie heiraten. Ist dir dieses nie eingefallen? Diese beiden Leute hat der Himmel füreinander bestimmt. Dorschen macht ihn gewiss glücklich, und sie kennt ihn so gut, dass er sie nie unglücklich machen kann. Findest du den Gedanken gut, so weise mir eine Rolle dabei an, ihn zu befördern. Grüße alles, dein SCH.